Liebe kann's nur einmal geben, stärker noch als Raum und Zeit. Liebe ist in jedem Leben herrlichste Glückseligkeit. Darum hab ich eine Bitte, öffne deines Herzens Tür. Plötzlich über Nacht und eh du's gedacht, ist all das große Glück bei dir. Du bist meine große Sehnsucht, dein gedenk ich Tag und Nacht. Nur ein Blick aus deinen Augen hat mich aus der Ruhe gebracht. Nun wart ich auf jene Stunde, bange und doch hoffnungsvoll. Oh, ein Wort aus deinem Munde meinen Traum erfüllen soll. Du bist meine große Sehnsucht, seit ich dich einmal gesehen. Und mein Herz sagt mir ganz leise, dass wir beide uns verstehen. Dass wir beide uns verstehen.